Band 3, Kapitel 22 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 22. Mit Athanasius beginne ich, hob dieser an. Mit Lysias muss auch ich schließen. Du befahlst, dir in Kürze zusammenzufassen, was jener gewaltige Priester unter deinen Vorgängern getan und gelitten. Vor vielen Jahrzehnten war's. Da wandelte der fromme Bischof Alexander von Alexandria am Gestade des Meeres. Er sah einige Knaben, die dort spielten. Sie spielten Priester. Einer unter ihnen nahm an einem kleineren die Handlung der Taufe vor. So richtig, so genau nach allen Vorschriften der Kirche. Er tauchte das Kind ein wenig im Meer unter. Zugleich aber mit so weihevoller Begeisterung, mit so tief aus dem Innersten quellender Frömmigkeit, seine Taufrede war so gedankenreich, dass der Bischof, nachdem er mit Staunen hinzugetreten war und erfuhr, dass jener Kleinere bis dahin ungetauft gewesen, feierlich erklärte, er sei nun gültig getauft durch diesen wunderbaren Knaben. Dazu ist ja Priesterschaft nicht erforderlich, nur der heilig fromme Wille. Und den habe der junge Täufer im höchsten Maße betätigt. Der Bischof nahm den vom Geiste Gottes erfüllten Knaben mit sich. Er hieß Athanasius. Bald war der Diakon. Auf dem Konzil zu Nicäa war der jugendliche Diakon der Vertreter seines Bischofs und der Hauptbekämpfer der Irrlehre des Arius. Er war die Seele dieser großen, wichtigsten Kirchenversammlung, der Verfasser ihres Glaubensbekenntnisses. Bald darauf bestieg er, ein Jüngling noch, als Nachfolger Alexanders den erzbischöflichen Stuhl von Alexandria. Und nun hat er über 30 Jahre hindurch in unablässigen Kämpfen unter den grausamsten Verfolgungen für das katholische Bekenntnis gelitten und gestritten gegen Konstantin, gegen Konstantius, gegen dich, gegen die Arianer und ungezählte andere Ketzer. Wahrlich, das Christentum, es ist Athanasius, der katholische Glaube, in ihm ist er verkörpert. Konstantin hat den Standhaften verfolgt, er sollte einen arianischen Bischof erschlagen haben. Athanasius stellte ihn später frisch und gesund vor seine Richter. Ein erbärmliches Konzil zu Tyros setzt ihn ab. Er wirft sich in eine Barke, segelt nach Byzanz, fällt dem gewaltigen, allgefürchteten Konstantin, wie der auf der Straße reitet, in die Zügel, zwingt ihn so, ihn anzuhören. Die Panzerreiter des Imperators weigern sich, Hand zu legen an den Wehrlosen, dessen Rede sie kaum verstehen, dessen Auge aber sie bändigt. Er muss freigesprochen werden. Gleich darauf verbannt ihn Konstantin wegen neuer Anklagen auf Hochverrat aufs Neue, diesmal nach Trier. Unter Konstantius nach Alexandrien zurückgekehrt, soll er auf dessen Befehl, da der Imperator nun für die Arianer gewonnen ist, getötet werden. Gegen die Kirche des heiligen Theonas, wo der Erzbischof nächtlichen Gottesdienst hält, stürmt Cyrianus, der Dux von Ägypten, mit zwei Kohorten heran. Vergebens beschwören den Bedrohten seine Priester, seine Gemeinde, zu fliehen. Unerschrocken fährt er fort, am Altare Psalmen zu singen. Die Krieger erbrechen die verschlossenen Türen, sie dringen ein mit wildem Geschrei. Ihre Rüstungen schimmern in dem Glanze der Altarleuchter. Die Frommen werfen sich ihnen entgegen, sie opfern sich für ihren geliebten Bischof, sie lassen sich schlachten, und wie durch ein Wunder ist der Bedrohte entrückt. »Ich kenne diese Wunder«, spottete Julian. »Aber solche Treue kennst du nicht, denn du kennst nicht die Germanen, wie Bischof und Gemeinde sich nun gegenseitig hielten. Zum Tode verurteilt wird er selbst, zum Tode jeder, der ihn birgt. Aber 6 Jahre trotz der Kühne jeder Gefahr. Er verschwindet zuweilen in der Wüste, unter den Einsiedlern der Thebais, in Felsen und Höhlen. Vergebens setzt Konstantius hohe Preise auf seinen Kopf, vergebens schrieb er sogar an die Häuptlinge der Äthiopen, ihm in ihren Wüsten in der Jagd auf den einen Priester beizustehen, gegen den ein Heer von Beamten, Häschern, Kriegern aufgeboten ward. Zu Dutzenden ließen sich die Mönche töten, aber das Geheimnis seines Versteckes in einer trockenen Wüstenzisterne verrieten sie nicht. Jedoch er taucht immer wieder auf, mitten in Alexandria, wann die Not der Kirche ruft. Vor den Augen der Henker, sie können ihn nicht fassen. Unzählige Male tritt er dem Tod entgegen, 20 Jahre verbringt er in verschiedenen Verbannungen, die anderen vermag Constantius auf der Synode zu Rimini durch Kerker, Kälte, Hunger, Todesdrohung zum Abfall von ihrer Überzeugung zu bringen. Auch der römische Bischof verleugnet zuletzt den katholischen Glauben. Auch Liberius nennt aus Menschenfurcht Christus nur gottähnlich, nicht so Athanasius. Viermal darum von Constantius, dem Bischof der Bischöfe, vertrieben, kehrt er viermal als Sieger zurück, im Triumph eingeholt von seiner treuen Gemeinde. Mit Wort und Schrift und Tat hat er, ein wehrloser Greis, den bluttriefenden Constantius, den grausamen Herrn der Erde und so vieler Legionen, überwunden, den ersten Herrscher eines Staates, den die Kirche besiegt hat. Wer wird der Zweite, wer der Letzte sein? Offen hat er ihn den Antichrist genannt und den Imperator, ihn und alle seine irrgläubigen Bischöfe, sittlich und geistig gedemütigt vor aller Welt. Die Kirche hat gelehrtere Gelehrte, keinen größeren Mann. Nicht sein Wissen, sein Wille, sein Charakter macht ihn allsiegreich. Und er hat in 40-jährigem Kämpfen und Mühen der Seelsorge solche Kenntnis des menschlichen Herzens erlangt, dass er voraussagen kann, wie Feinde und Freunde handeln werden. Weissagung nennen das seine Frommen. Zu Fuß, am Pilgerstab, nicht in vergoldeten Prunkwagen, von 6 Rossen gezogen, wie seine Amtsgenossen, wandert der greise Metropolit von Alexandria Jahr für Jahr durch die Diözesen seiner 100 Bischöfe, von den Mündungen des Nil bis an die Zelte der Äthiopen, die vorgeschriebene Prüfung vorzunehmen. Da ist kein Krüppel an der Straße, den er nicht anspricht, beschenkt, tröstet, kein frommer Einsiedler der Wüste, vor dem nicht dieser größte Fürst der Kirche demütig das weiße Haupt zur Erde neigt. Das Haupt, das 2 Imperatoren zu beugen nicht vermochten. Und mit diesem Manne nun beginnt dein Stellvertreter Lysias einen vom Zaune gebrochenen Streit. Im Purpur und mit goldenem Zepter schreitet er in die Tempel, von allen Ägyptern angestaunt und bejubelt als ihr eingeborener Führer. Ich unterdrücke den sehr gerechten Argwohn, dass Lysias es war, der heimlich den Hass der Hellenisten gegen den arianischen Bischof Gregor den Kappadoker so lange schürte, bis... »Ei«, unterbrach Julian heftig, »den brauchte es nicht mehr zu schüren, der Elende. Mit Schlangenbissen hat er sie gepeinigt, schreibt mir Ammianus Marcellinus. Das bischöfliche Amt hat er zu elender Angeberei bei Constantius missbraucht. Er riet schmeichlerisch diesem Habsüchtigen, alle Häuser der Stadt als fiskalisches Eigen einzuziehen, da ja sein Vorgänger in der Regierung, Alexander der Große, die ganze Stadt aus Staatsmitteln erbaut habe. Vor 6 Jahrhunderten. Wucher und Gewalttat wechselten ab bei diesem Musterbischof. Wohl mussten aber deshalb die Hellenisten ihn und 2 Freunde mit den Füßen zertreten und halbtot mit Kamelen an das Meer schleifen und dort verbrennen? Wie sagt euer gedankentiefster Dichter Lucretius, solchen Frevel vermag nur die Religion zu befehlen. Das war, lächelte Julian, eine beneidenswert glückliche Anführung eines beneidenswert glücklichen Verses. Jedoch Serapio fuhr fort. Du aber, anstatt die Frevler zu strafen, begnügst dich, in einem deiner Briefe, wie du sie so gern schreibst, die Hellenisten zu Alexandria zu ermahnen, dass sie von Hellenen stammen und daher auch hellenische Sitten bewähren sollen. Was würdest du wohl mit christlichen Mördern eines apollinischen Pontifex angefangen haben? Stattdessen glaubst du den völlig unbewiesenen Anklagen, die der wütige Lysias gegen Athanasius schleudert. »So? Völlig unbewiesen?« zürnte Julian. »So höre, du plötzlich so eifrig gewordener Galiläerbeschützer.« Er zog eine Anzahl von Rollen aus einer vor ihm stehenden Arka. »Diese Berichte habe ich erst heute aus Alexandria erhalten. Vernimm. Dein Athanasius ward bei seiner Wiederkehr in Alexandria mit einem Jubelrausch aufgenommen. Jungfrauen, Greise, rangen mit den Jünglingen um die Ehre, seine von Kränzen überhüllte goldene Sänfte tragen zu dürfen. So dankt man meiner Gerechtigkeit. Es ist ein Triumphzug, dieser Einzug, jubelten die Frommen. Der Triumphator ist unser Bischof, und man triumphiert nur über einen vollbesiegten Feind. Wer ist das? Der Staat. Ohne Zweifel, erwiderte Serapio, der Staat war im Unrecht, als er jenen Mann verbannte. Er ward mit Recht geschlagen. Mit Recht triumphieren die Kirche und das katholische Volk. Warum muss man auch bei euch bald katholisch, bald arianisch, bald heidnisch sein, um Vollbürgerrecht zu haben? geschieht euch ganz recht. Warum mischt ihr Toren, Staat und Glauben durcheinander wie der Bäcker Milch und Mehl? Ich opfere nie daheim, und niemand zwingt mich zu opfern. Niemand fragt mich, was ich glaube. Aber freilich, wir sind nur Barbaren. Ich habe, rief Julian heftig, allgemeine Duldung verkündet, aber Verbrechen aus Religion begangen, werd ich bestrafen. Ist es ein Verbrechen, sich von Jungfrauen in begrenzter Sänfte tragen zu lassen? Franke, reize mich nicht. Dein Athanasius wird ferner beschuldigt, an jenen Mordtaten beteiligt zu sein. Das ist erlogen. Er hat sie nicht gehindert. Auch du nicht. Weiter. Er hat alsbald nach jenem Schaugesprenge seines Triumphzugs eine Kirchenversammlung seiner 100 Bischöfe nach Alexandria berufen. Das ist sein Recht? Das sind allgemeine Heeresmusterungen der Priestermacht. Auch du musterst ja dein Heer. Bedenkliche Beschlüsse sollen dort gefasst sein. Ihre Ausführung zu verhindern, werde ich ihn wieder aus Ägypten verbannen. Ich schrieb bereits dem Präfekten, er ergriff einen Papyrus und las, beim großen Serapis ist dieser schlimmste Feind der Götter nicht vor den Kalenden des Dezembers aus Alexandria und ganz Ägypten verbannt, zahlst du, o Ägdikius, 100 Pfund Gold. Dieser Bischof bewirkt es, dass man alle Götter gering schätzt. Soll er doch abermals ein ganzes Häuflein vornehmer Frauen, bisher Verehrerinnen der Hera, zur Taufe beschwätzt haben. Ich verlange Gehorsam gegen das Gesetz des Staats, vor allem und von allen, auch von Bischöfen. Athanasius hat diese Gehorsamspflicht verletzt. Als Alexandria verbannt von Constantius, ist er sofort nach des Constantius Tod dorthin zurückgekehrt. Er hat nicht einmal meine Verfügung abgewartet, die bereits ergangen war, ihm die Rückkehr verstattend. Jovianus wandte ein. Er glaubte wohl, gerade nachdem ein Feind seines Glaubens den Thron bestiegen, dürfe der Hirte der Erde nicht fehlen. Jedoch zornig fuhr der Herrscher fort. Den Bürgern aber von Alexandria habe ich geschrieben, sie sollten sich schämen, also an Athanasius und an dem Galiläertum zu hangen. Eine Stadt, von einem Halbgott gegründet, dem Gott Serapis und der Göttin Isis geweiht. Euren Ahnen, schrieb ich, haben sie Sklavenfrohen geleistet, jene Hebräer, deren Spross ihr nun als einem Gotte dient, Helios und Selene verschmähend, denen ihr alles verdankt. Ich will ihn vernichten, diesen Athanasius. Julian, heißest du Constantius? Mahnte Serapio. Willst du dieses Schwächlings Unrecht und Niederlagen durch jenen Mann wiederholen? Hüte dich, ich warne dich. Nein, nein, denn, aber fort muß er mir wenigstens aus Alexandria, aus dem Hauptsitz seiner Macht. Wie schaffe ich ihn fort ohne Rechtsbruch? Ei, ich hab's. Ich lade ihn vor mein Angesicht, sich zu rechtfertigen wegen all dieser Anklagen. Da muß er folgen. Und ich lade ihn erst, nachdem ich aufgebrochen bin gegen die Perser. Dann muß er mir nachreisen, immer nachreisen bis in den äußersten Osten. Hui, ich will ihn reisen machen, diesen jüngsten Apostel, weiter als die Alten gereist sind. Ist das nicht ein guter Witz? Lacht doch, Freunde. Ich lache nicht über Athanasius, sprach Jovianus ernst. Und dir, fürcht ich, werden noch die Witze über ihn vergehen, warnte Serapio. Ich bat so dringend, meide den Kampf mit diesem Mann. Aber woher deine Begeisterung, Bataver, für diesen Ägypter? Warum verehrst du ihn so tief? Ich verehre höchste Heldenschaft, wo ich sie finde, ob in der Brünne, ob im Priesterkleid. Nicht nur wer dreinschlägt, ist ein Held. Der erste, den du fürchtest, Germane. Das Fürchten habe ich wirklich noch nicht gelernt. Er greift mich an in den Beschlüssen jener Kirchenversammlung. Ich verteidige mich nur. So sprachen von jeher alle Unterdrücker, von Julius Cäsar gegen Ariovist bis auf Julian gegen die Germanen und gegen Athanasius. Wohlan, die Germanen, ich habe sie unterworfen. Oh nein, nur geschlagen. Ich werde auch diesen unterwerfen oder untergehen. Oder untergehen, du hast's gesagt. Athanasius ist das Christentum, ist die Kirche, aber in ihrer Größe, ohne ihre Flecken und Schwächen. Hüte dich, mein Freund Julian. Jedoch unwillig sprang dieser auf. Genug, genug. Ich brenne jetzt darauf, diesen Unsterblichen geistig zu töten. Ich lade ihn sofort, den Tieferasten. Das ganze Gift des Galiläertums steckt in dieser einen Schlange. Ich werde sie zertreten. Ende von Band 3, Kapitel 22.